Ein klein wenig hilflos klingt es schon. Webman, der starke Held der Kampagne des Verbraucher- und des Familienministeriums, siegt gegen den Data Devil, den Datenteufel, der sich mit diabolischem Gelächter freut, wenn Privates ungewollt öffentlich wird, wenn sich anonyme Chatpartner als Nervensäge oder Gefahr herausstellen. Ein klein wenig hilflos klingt das, weil Webman nur siegen kann, wenn die jugendlichen Nutzer selbst vorsichtiger mit Informationen über sich und andere umgehen. Und das widerspricht zumindest für viele von ihnen dem Sinn der Sache. Soziale Netzwerke wie SchülerVZ oder Lokalisten sind für den Großteil der Jugendlichen heute wesentliche Kommunikationsformen. Sie können zwar das lange Telefonat mit der besten Freundin nicht ersetzen, aber sie bieten zusätzlich ganz anderes. In einer Lebensphase, in der die meisten erkunden wollen, wo sie stehen, in der sie ihre eigenen, nicht von Lehrern und Eltern geprägten Welten suchen wollen, bietet das Internet ungleich mehr Möglichkeiten als andere Treffpunkte. Es ist leichter, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen als früher im Sportverein. Es stärkt den eigenen Freundeskreis, wenn gemeinsam Erlebtes dokumentiert wird. Das funktioniert aber nur, wenn der jugendliche Nutzer auch wirklich etwas von sich erzählt, Bilder einstellt, für andere Interessantes zu bieten hat. Nur so lässt es sich erklären, dass fast die Hälfte der Jugendlichen jeden Tag solche Seiten besucht, oft mehrmals. Dass, wie Studien zeigen, 3/4 der jungen Internetnutzer Hobbys und persönliche Vorlieben von sich preisgeben oder Bilder von sich zeigen. Trotzdem ist eine Kampagne wie die der Bundesregierung sinnvoll. Denn so sehr sich in der heranwachsenden Generation die Einstellung zu Privatem verändert hat, so sehr leiden auch diese Internetgewöhnten unter den Schattenseiten der Öffentlichkeit. Und das Bewusstsein dafür scheint wenig geschärft. Wenn jeder Fünfte angibt, andere hätten schon einmal Falsches oder Beleidigendes über ihn veröffentlicht und von Streitigkeiten im Freundeskreis berichtet, wenn jeder Vierte sagt, einer seiner Bekannten sei schon einmal auf solchen Seiten fertig gemacht worden, dann kann erstaunen, dass jeder Dritte seine Daten für alle zur Einsicht freigibt und nicht nur guten Bekannten. Viele treffen Unbekannte in der realen Welt. Ein großer Teil davon schildert die Begegnung als unangenehm. So sehr also manche Kommunikationsforscher eine neue, offenere Kultur der Privatheit anmahnen, eine Alternative zum bewussten Umgang mit Daten gibt es nicht. Auch wenn heute auf der Internetseite noch nicht alles funktionierte, die Kampagne, die zum vorsichtigen Umgang rät, scheint den richtigen Ton zu treffen. Sie bietet an, ohne Vorschriften und Verbote. Verglichen mit der Internetskepsis, die etwa der Bundesinnenminister noch vor wenigen Jahren gezeigt hat, verglichen mit der Sache nach notwendig restriktiveren Ansätzen wie beim Umgang mit Kinderpornos, ist das eine neue Ebene, auf der die Bundesregierung versucht, sich mit dem Netz als solchem auseinanderzusetzen. Die Kampagne ist also eine Pflichtübung, auch wenn der gute Wille bei der Umsetzung spürbar ist, wie sehr sie wirken wird, ist offen. Aber der Versuch ehrt.